We are here today again, and nothing can stop us. Amen. We continue to be here for Him. Praise the Lord. Amen. Our message is still on Revelation. Praise the Lord. Amen. Our message is still on Revelation. Praise the Lord. By now, I know you already know what, you know, the definition of Revelation. Und jetzt solltet ihr mittlerweile die Definition von Offenbarung kennen. Because we have been repeating it and repeating it and repeating it. Denn wir haben diese etliche Male wiederholt. Amen. The Revelation is Christ himself revealing himself to us. Offenbarung bedeutet, dass Christus sich uns selbst offenbart. Revealing, that's showing us who he is. Und Offenbarung bedeutet, dass er zeigt, wer er wahrhaftig ist. Because who he is who we are. Denn wer er ist gleichzeitig, was wir sind. If you can know who Jesus is, you will know who you are. Wenn du weißt, wer Jesus ist, dann weißt du auch, wer du bist. If you are truly saved. Wenn du wahrhaftig errettet bist. There's no difference between you and Christ. Dann gibt es keinen Unterschied zwischen dir und Christus. He said, as he is, so are you right now. Denn so wie er ist, so bist auch du jetzt. He did not say until you die and leave this world, you are not like him. Er hat nicht gesagt, dass das erst passiert, wenn du stirbst und diese Erde verlässt. Or you are not as him. Oder dass du nicht wie er bist. Amen. Praise the Lord. We continue to be one with him. Wir werden ständig eins sein mit ihm. Amen. If you can, you know, Revelation also, if you can understand it properly, you will know what heaven really means. Wenn du Offenbarung wahrhaftig verstehst, wirst du auch verstehen, was das Himmel bedeutet. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because Christ is revealing heaven to us. Weil Christus uns den Himmel offenbart. Amen. Revelation is Christ revealing heaven to us. Offenbarung bedeutet, dass Christus uns den Himmel offenbart. Showing us how to live in heaven. Er zeigt uns, wie wir im Himmel zu leben haben. How to operate in heavenly world. Wie wir in der himmlischen Welt agieren können. Here on earth. Hier auf Erden. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is a revelation to know that the kingdom of heaven is a kingdom of faith. Es ist eine Offenbarung zu wissen, dass das Königreich Gottes ein Königreich des Glaubens ist. Amen. It is a revelation to know that the kingdom of heaven is a kingdom of faith. Es ist eine Offenbarung zu wissen, dass das Königreich Gottes ein Königreich des Glaubens ist. Amen. Because you cannot see any kingdom of heaven here on earth, just like you see other kingdoms on earth here. Weil du das Königreich des Himmels nicht hier auf Erden sehen kannst, wie du andere Königreiche siehst. Is somebody getting it? UK, you can see it. Du kannst the New Kingdom, you can see it. So other kingdoms, you can see kingdoms here, but you cannot see the kingdom of heaven here on earth. Du kannst das Königreich von England sehen, du kannst andere Königreiche auf Erden hier sehen, aber das Königreich Gottes kannst du mit deinen bloßen Augen nicht sehen. Amen. You can travel to UK, you can travel to America, you can travel to Germany. All these are different countries, but the kingdom of heaven, that is also a country, you cannot travel there. Und du kannst zu diesen ganzen Ländern und Städten hingehen und verreisen und diese Orte besuchen, aber das Königreich Gottes kannst du nicht besuchen, du kannst nicht hingehen, weil du es nicht sehen kannst. But that does not mean does not exist. Aber das bedeutet nicht, dass das Königreich Gottes nicht existiert. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, so many times people believe, they know that things that does not exist are here on earth. Things that they cannot see but exist are here on earth. Vielen Menschen ist bewusst, dass die Dinge, die sie nicht sehen können, dennoch hier auf der Welt existieren. Like bacteria. Beispielsweise Bakterien. Or this virus. Oder Viren. Are you getting it? You cannot see them with your natural eyes, but they exist. Diese Dinge kannst du mit deinen bloßen Augen nicht sehen, aber sie existieren, sie sind dennoch da. Are you getting it, please? So also is the kingdom of heaven. Genauso ist es mit dem Königreich Gottes. It is so real. Es ist real. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, it is a revelation to know that the kingdom of heaven is a kingdom of faith and not of sight. Und es bedarf Offenbarung zu erkennen, dass das Königreich Gottes ein Königreich des Glaubens ist und nicht ein Königreich des Sehens. Amen. That you cannot see it can make you doubt your identity. Die Tatsache, dass du dieses Königreich nicht sehen kannst, wird dich dazu bringen, deine Identität anzuzweifeln. You know what situation around you and you cannot, you know, you cannot, the kingdom of heaven, you cannot see, you cannot feel it. Wenn Situationen, you know, the five senses cannot operate there. Are you getting it? Cannot notice it, cannot, you know, you cannot feel it, you cannot hear it, you cannot smell it. You know, if you are not careful, your identity, you doubt it. Wenn Situationen um dich herum passieren und du das Königreich Gottes aber nicht sehen kannst und mit deinen fünf Sinnen nicht spüren kannst, nicht fassen kannst, nicht riechen kannst, dann wird das dazu führen, dass du deine Identität anzweifeln kannst. But if you are truly, if you are really rooted in this revelation of the kingdom of heaven is by faith and not by sight, you will never doubt your identity in Christ Jesus. Aber wenn du tatsächlich darin verwurzelt bist, in dieser Offenbarung, dass das Königreich Gottes aus Glauben besteht und nicht daraus, was du siehst, dann wirst du auch dein bestehen können. Amen. Sight mean your five senses. Wenn du auf deine Sicht achtest, dann bedeutet das, du verlässt dich auf deine fünf Sinne. Amen. What you see, what you feel, what you hear, what you smell, what you taste. Du verlässt dich auf das, was du sehen kannst, was du hören kannst, was du fühlen kannst, was du schmecken kannst. Amen. Sight means flesh and blood. Und das, wenn du auf die Sicht achtest, dann erachtest du Fleisch und Blut. It means carnality. Und das heißt, du bist menschlich gesinnt. Amen. It means you think like a natural man. Das heißt, du denkst wie ein natürlicher Mensch. Sight means natural things. Sicht bedeutet die natürliche Dinge. What this world called normal things. All das, was, normality. All das, was die Menschen dieser Welt normal sehen würden und normal bezeichnen würden. Amen. The kingdom of heaven call it evil. Aber das ist das, was das Königreich Gottes bösartig bezeichnet. Amen. Faith, living in faith, living by faith is our normal world. Im Glauben zu leben und im Glauben zu wandeln, das ist unsere normale Welt. Are you getting it? That is how to live our normal world. Auf diese Art und Weise leben wir unser normales Leben. Amen. There is no kingdom without a king. Es gibt kein Königreich ohne einen König. Jesus is a born king. Und Jesus ist der geborene König. Are you getting it? Amen. You know, we talk about kingdom, we talk about a king, because that is what the Bible is all about, the kingdom, the king and the royal family. Und wir sprechen viel über ein Königreich und einen König und wir sprechen genau darüber, weil es darum im Wort Gottes geht. Es geht um das Königreich und der König, der mit seiner königlichen Familie lebt. Amen. The Bible is not about prosperity. In der Bibel geht es nicht um Wohlstand. It's not about healing. Es geht nicht um Heilung. It's about a king. Es geht um einen König. The royal family and the kingdom. Die königliche Familie und das Königreich. If you can understand it, then you know Satan will be afraid of you. Wenn du das wahrhaftig verstanden hast, dann wird der Teufel Angst vor dir haben. Are you getting it? Praise the Lord. Because you cannot be in the kingdom and not prosper. Denn du kannst nicht im Königreich Gottes dich befinden und gleichzeitig nicht Wohlstand haben. Are you getting it? Because if you are looking for healing, just healing, you don't need the Bible. You can go to a doctor. Denn wenn es dir nur um Heilung geht und du nur Heilung erachtest, dann brauchst du nicht das Wort Gottes. Du kannst zum Arzt gehen und die Heilung auch. I hope somebody is getting it. Amen. The kingdom of heaven is what the Lord wants us to understand properly. Der Herr möchte, dass wir das Königreich Gottes wahrhaftig verstehen. God, that is what the Bible is all about. Denn genau darum geht es in der Bibel. Amen. Remember the purpose of the Lord. Erinnert euch an den Zweck des when Herrn. He created Adam. als er Adam erschuf. Amen. And created everything here. Und alles auf Erden erschuf. He wanted to extend a kingdom that is called a kingdom of heaven. Visible kingdom of heaven here on earth. Er wollte das Königreich hier auf Erden erweitern und ein sichtbares Königreich erschaffen. Amen. There is this invisible one. Es gibt das unsichtbare Königreich. And now he's wanted that of visible one. Und er wollte dieses unsichtbare Königreich durch ein sichtbares Königreich noch erweitern. Amen. There's the invisible one where he lives. Der unsichtbare Ort ist dort, wo er sich befindet. Amen. Praise the Lord. And we know how everything collapsed. Und wir wissen die Geschichte, wie alles kollidierte. How Adam failed. Wie Adam fiel. Praise the Lord. But the Lord's purpose is still his purpose. His plans might change, but his purpose remains. Und der Plan des Herrn mag sich vielleicht geändert haben, aber sein Zweck bleibt immer noch derselbe. Amen. And that's why it's all about still his kingdom. Und deswegen geht es nach wie vor um sein Called Königreich. The kingdom of heaven. Es war das Königreich Gottes. Here on earth. Hier auf Erden. Amen. Again, Jesus is a born king. Nochmal, Jesus ist der geborene König. It means no man made him a king. Das bedeutet, er wurde nicht zu einem König gemacht. If you go to Matthew 2, let us quickly go to Matthew 2, please. Wir lesen Matthäus 2. Praise the Lord. Matthew 2. Verse 1 and 2. Wir lesen Matthäus 2, Vers 1 und 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Praise the Lord. King of the Jews. Der neugeborene König der Juden. It's not the natural Jews. Und hier sind nicht die natürlichen Juden gemeint. He was not the king of the natural Jews. Er war nicht der König der natürlichen Juden. Amen. He was not their king. Er war nicht deren König. Praise the Lord. Halleluja. We will go there again. Amen. Schauen uns das später noch mal genauer an. Christ Jesus is a king forever. Christus Jesus ist ein König und bleibt es für immer. Amen. Just as he asked, so also is his kingdom. His kingdom is forever. Und genauso ist auch sein Königreich. Sein Königreich besteht ewiglich. If we go to Luke 1. Go to Luke 1, please. Verse 33. Wir lesen Lukas 1, Vers 33. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. There's no end. The only kingdom that does not, you know, there's no end to it. Sein Reich hat kein Ende und es ist das einzige Reich, was kein Ende hat. Amen. The only kingdom that is forever is the kingdom of heaven. Das einzige Königreich, was ewiglich wert ist das Königreich Gottes. The reign of Jesus is forever. Die Herrschaft von Jesus bleibt für immer. Amen. Praise the Lord. So also in 1 Chronicles 17 from 11 to 15 talks about the kingdom of Christ Jesus, that there is no end to it. Amen. Und auch in 1. Chronik 17, Vers 11 bis 15 lesen wir, dass sein Königreich kein Ende hat. Everything of Christ is by faith and not by sight. Alles von Christus besteht aus Glauben und nicht aus Sicht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Faith controls sight. Denn der Glaube kontrolliert die Sicht. Amen. The spiritual world controls the physical world. Die geistige Welt kontrolliert die physische Welt. Is somebody getting it? Faith world controlled sight world. Die Welt des Glaubens kontrolliert die Welt der Sicht. Amen. Until something happens in the spiritual world, it can never happen here on earth. Solange eine Sache nicht vorher in der geistigen Welt passiert ist, wird sie nicht in der physischen Welt passieren. Amen. Until, you know, for somebody to die, he is already dead in the spiritual world. Wenn eine Person beispielsweise hier auf for Erden somebody stirbt, to be able to die here. Dann war sie bereits in der geistigen Welt tot. Praise the Lord. Halleluja. Jesus is a king. Jesus ist ein König. He is not a natural king. Er ist kein natürlicher König. But a supernatural king. Sondern ein übernatürlicher König. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, some people will prefer to be a natural king than supernatural king. Viele Menschen würden vielleicht bevorzugen, dass er ein natürlicher König ist als ein übernatürlicher König. But which of the two is greater? Aber welches von ihnen wiegt mehr? Super is greater than natural. Das Übernatürliche ist größer als das Natürliche. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Supernatural, it means super. It means it's greater. Übernatürlich than the natural. Bedeutet über dem Natürlichen und ist damit größer als die Natur. Amen. The supernatural controls the natural. Das Übernatürliche kontrolliert das Natürliche. Because the supernatural is greater than the natural. Weil das Übernatürliche über dem Natürlichen steht. The natural is flesh and blood. Das Natürliche ist Fleisch und Blut. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. The natural have time limit. Das Natürliche ist zeitlich begrenzt. The Bible call it grass. It said it is as grass. Und die Bibel sagt, dass es vergänglich ist wie Gras. That is a matter of time. Es ist nur eine Frage der Zeit. There's going to be a change. Es sich ändert. Are you getting it? The natural. Das Natürliche. It's never forever. Wiegt niemals ewiglich. Amen. The natural is five senses. And of five senses. Das Natürliche besteht aus den fünf Sinnen und basiert auf den fünf Sinnen. Amen. In 1 Corinthians 2, verse 14, talks about the natural. Let us go there. Belesen and so many places, but because of time, we go to just 1 Corinthians 2. Wir lesen 1. Korinther 2, Vers 14. Praise the Lord. Halleluja. The Lord really wants us to know who we are in our world. Der Herr möchte, dass wir wahrhaftig erkennen, wer wir sind in unserer Welt. And how to operate there. Und wie wir darin agieren. He said that the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, but they are foolishness unto him. Neither can he know them. Because they are spiritually designed. Praise the Lord. Amen. The natural man, until I, you know, the natural man, it is, for him, it is until I see, I will not believe. Für den natürlichen Menschen geht es darum, Dinge erstmal zu sehen. Bevor er sie nicht gesehen hat, kann er sie auch nicht glauben. Until I hear the good news, I will not rejoice. Solange ich die gute Nachricht nicht gehört habe, werde ich mich nicht erfreuen. Is somebody getting it? Praise the Lord. That is the natural man. So agiert der natürliche Mensch. Amen. The natural man is of flesh and blood. Denn der natürliche Mensch verlässt sich auf Fleisch und Blut. In 1 Corinthians 15. Wir lesen 1. Korinther 15. Vers 50. 1. Korinther 15, Vers 50. So now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. He's talking about the natural man. Hier geht es um den natürlichen Menschen. Amen. He cannot inherit the kingdom of heaven. Er kann das Reich Gottes nicht erben. Amen. The natural man cannot believe anything of Christ Jesus. Der natürliche Mensch kann nichts von Christus Jesus glauben. Amen. Because everything of him are not flesh and blood. Weil alles von ihm nicht Fleisch und Blut ist. Amen. And Jesus said, even his own word. He said his word, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life, they are not flesh and blood. Und selbst sein Wort, selbst die Worte, John die er 6. ausgesprochen hat, hat Jesus gesagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Let's go to John 6, please. Wir lesen Johannes 6, Vers 63. Er ist 63. It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. Praise the Lord. Amen. The flesh, you know, all this, you know, sometimes we are so used to it that we don't even see it as anything any longer. Und manchmal sind wir so daran gewöhnt, dass wir es als gar nichts Großartiges erachten. It's not quoting it, it's living it. Und es geht nicht darum, diese Verse zu zitieren, es geht darum, darin zu leben. It is the spirit that quickeneth. Es ist der Geist, der lebendig macht. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt gar nichts. Then he now said, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Dann sagt er, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Praise the Lord. Halleluja. The word of Christ to you and me. Zu dir und mir. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt gar nichts. Amen. Remember, they wanted to make him a king. Erinnert euch daran, dass sie ihn zu einem natürlichen König machen. The natural king. Einen natürlichen König. Amen. The flesh profited nothing. Aber das Fleisch nützt nichts. Is somebody getting it? Amen. In John, we are seeing John. Okay, John 6, verse 15. Look at John 6, verse 15. Wir lesen Johannes 6, Vers 15. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into the mountain himself alone. Praise the Lord. Hallelujah. But why? Warum hat Jesus sich hier zurückgezogen? Because of their evil motive. Aufgrund ihrer bösartigen Motive. Amen. If you read from verse 1 of this chapter, you will know their motive. Wenn du diesen Kapitel ab Vers 1 liest, dann wirst du ihr Motiv Let's erkennen. Quickly go through. Wir lesen das schnell durch. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Verse 2. And a great multitude followed him, because they saw his miracles, which he did on them. That we are diseased. They saw miracle, five senses. Sie haben Zeichen gesehen. Sie haben sich auf fünf Sinne verlassen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Until they see, they never believe. Solange sie nicht sehen, glauben sie auch nicht. Until they see, they never follow. Solange sie nicht sehen, folgen sie auch nicht. Praise the Lord. Halleluja. That's not the kingdom of heaven. Aber so besteht das Königreich Gottes. That's the natural kingdom. Das ist ein natürliches Königreich. Amen. And Jesus went up into the mountain, and there he saw with his disciples. He sat with his disciples. Verse 4. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, "When shall we by bread, that this may eat?" And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Verse 7. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take it little. Verse 8. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, "There is a lad here which have five barley loaves and two small fishes. But what are they among so many?" What can this little do among so many? Was kann dieses Kleine unter so vielen Menschen bewirken? Praise the Lord. We should hate to speak like the natural people. Wir sollten es hassen, so wie die natürlichen Menschen zu sprechen. We should hate to speak like the, you know, to think like the natural people. Wir sollten es hassen, so wie die natürlichen Menschen zu sprechen. Are you getting it, please? Amen. And Jesus said, "Make the men sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves. And when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes, as much as they would. Verse 12. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Verse 13. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragment of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Verse 14. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus, you see the motive. Hier sehen wir das Motiv. Are you getting it? When they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of a truth that prophet that should come into the world. Are you getting it? Their motive. Wir sehen hier das Motiv. Die Leute haben das Zeichen gesehen und wollten ihn krönen. Amen. And when Jesus therefore perceived that they would, is somebody getting it, please? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He is not for what man and religion call miracle. Er ist nicht für das gekommen, was die Menschen und die Religion Wunder nennt. Jesus was not, you know, he was not after anything flesh. Ihm ging es nicht um das Fleischliche. He withdraw from anything flesh. Er würde nicht irgendwas aus dem Fleischlichen ziehen. Are you getting it? Amen. Because of the evil motive. Aufgrund der bösartigen Motive. There's not, you know, there's nothing wrong in being a king. Es ist nichts Verwerfliches daran, ein König zu sein. Are you getting it? But the motive must be Christ. Aber das Motiv dahinter muss Christus sein. There's nothing wrong, whatever you are going to become here on earth. There's nothing wrong. Es ist nichts Verwerfliches daran, das zu sein, was du hier auf Erden auch immer sein wirst, oder die Position, die du haben wirst. The position you want to make, to have, or to be. But let it glorify the Lord. Aber lass nur zu, dass damit der Herr verherrlicht wird. Allow the Lord to be the one that is in charge of that position. Lass zu, dass der Herr derjenige ist, der in Kontrolle ist über diese Allow Position. Him to be your value, your motive, your desire, your focus. Lass zu, dass er dein dein Verlangen ist, dein Fokus, dass er einfach alles ist für diese You can see that their focus was all about food. Und wir sehen hier, dass den Leuten es nicht um Jesus ging, sondern um das Essen. Their desire was all about food. Ihr Verlangen war das Verlangen nach Essen. They value food so much. Sie haben das Essen so gewertschätzt. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Jesus was not a king of any country here on earth. Jesus war nicht der König von irgendeinem Land hier auf Erden. He was not a king of the natural Jew. Und er war nicht der König der natürlichen Juden hier auf Erden. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He was not the king of Israel. Er war nicht der König Israels. Amen. Praise the Lord. Amen. He was not the king of the flesh. Er war nicht der König des Fleisches. Amen. He said his father is not the father of the dead, but the father of the living. Er sagt, der Vater ist nicht der Vater des der Toten, sondern der Lebendigen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Romans 4, please. Wir lesen Römer 4. Romans. Praise the Lord. Romans 4, verse 13 and 14. Lesen Römer 4, Vers 13 und 14. Praise the Lord. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, through the flesh. The flesh, the law means the flesh. Nicht durch das Gesetz und nicht, weil das Gesetz Fleisch bedeutet. Amen. The law means the natural. Das Gesetz bedeutet das Natürliche. If somebody's getting it. Amen. But through the righteousness of faith. Sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Verse 14. For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Praise the Lord. If he is the king of the natural Jews, wenn er der König der natürlichen Juden wäre, then to have faith in him is void, is in vain. Dann wäre der Glaube wertlos. Are you getting it? Und umsonst. If he is their king, he is the king of the natural, the flesh. Wenn er der König des Natürlichen ist, des Fleisches ist. Is somebody getting it? To have faith in him is in vain. Dann ist der Glaube an ihn wertlos. Because the king of the flesh is flesh. Weil der König des Fleisches auch nur Fleisch ist. Amen. Cannot save you. Das kann dich nicht retten. Praise the Lord. Amen. Law means flesh and blood. Gesetz bedeutet Fleisch und Blut. Law also means natural. Und Gesetz bedeutet auch natürlich. Nothing of Christ is of the law. Nichts von Christus ist vom Gesetz. Ja, by faith. Und alle durch Glauben. In Christ Jesus. In Christus Jesus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It means nothing of Christ is you. Es bedeutet nichts von Christus bist du. It is all he. Sondern es ist er. Amen. Nothing of Christ Jesus is you. That is why the glory, you cannot, that glory does not belong to you. Nichts von Christus Jesus besteht aus dir. Deswegen hat auch nur Christus, gebührt auch Christus allein die Ehre und nicht dir. The glory belongs to Christ alone. Die Ehre gebührt Christus allein. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The natural Jews are not Christ's Jew. Die natürlichen Juden sind nicht die Juden von Christus. Are you getting it? They are not Christ's Jews. Sie sind nicht die Juden von Christus. They are like the fake kings here on earth today. Sie sind wie die falschen Könige hier auf Erden. Amen. The natural Jews are fake Jews. Die natürlichen Juden sind die falschen Juden. Amen. The only true king is Christ Jesus. Der einzig wahrhaftige König ist Christus Jesus. Amen. The only true peace is Christ Jesus. Der einzig wahrhaftige Frieden ist Christus Jesus. It's God kind of peace. Und es ist seine Art des Friedens. You know, the natural peace is fake. That is why you can see the whole world today, there is no peace. Denn der natürliche Frieden ist falscher Frieden. Und deswegen sieht man auch hier, überall auf der Welt ist kein Frieden da. Because the flesh profited nothing. Weil das Fleisch nicht I'm coming, Schatz. The peace of this world is flesh and blood. It profited nothing. It cannot help anyone. Der Friede dieser Welt ist Fleisch und das Fleisch nützt nichts. Es kann niemandem helfen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Romans 2, please. Quickly go to Romans 2. Wir lesen Römer 2. Romans 2. Verse 28 and 29. Römer 2, Vers 28 und 29. He said, for he is not a Jew, which is one outwardly. Neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly. And circumcision is that of the heart in the spirit and not in the latter, whose praise is not of men, but of God. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Everything of Christ is of the inside. Alles von Christus basiert auf dem Inneren. Amen. Jesus came to reveal inside to us. Und Jesus kam, um uns das Innere zu offenbaren. Amen. If you know, that is why Christianity is so dangerous today. Deswegen ist das Christentum heute so gefährlich. It's all about the outside. Denn es geht ihnen nur um das Äußerliche. They never see the inside but the outside. Sie sehen nie das Innere, sondern immer nur das Äußere. Amen. Praise the Lord. Because it takes the Holy Spirit to see the inside. Denn es erfordert den Heiligen Geist, um das Innere zu sehen. It takes revelation to see the inside. Es erfordert Offenbarung, um das Innere zu sehen. Until your spiritual eyes are opened, you cannot see the inside. Solange deine geistlichen Augen nicht geöffnet sind, kannst du das Innere nicht sehen. He was not their king. Er war nicht ihr König. And he is not their king. Und er ist nicht ihr König. Jesus is the king of the kingdom of heaven. Jesus ist der König vom Königreich Gottes. Amen. Nobody can see the kingdom of heaven. Und niemand kann dieses Königreich sehen. Nobody can see him sitting on his throne and you know everybody bowing down. Niemand kann just sehen, like what they do today all everywhere. Can see their king. Niemand kann sehen, wie er auf seinem Thron sitzt und die Leute sich vor ihm verbeugen in seinem Königreich, genauso wie es die Könige dieser Erde machen. Amen. Jesus is the king of the kingdom of heaven. Jesus ist der König vom Königreich Gottes. He has his own citizens. Er hat seine eigenen Bürger. Called the royal family. Die königliche Familie. Amen. Again, everything of Christ Jesus is by faith and not by sight. Alles von Christus Jesus besteht aus Glauben und nicht aus Sicht. It takes revelation to know this. Und es erfordert Offenbarung, das zu wissen. Amen. No one has seen God with his five senses, with the natural eyes. Niemand hat Gott mit seinen fünf Sinnen je gesehen, mit seinen natürlichen Augen. Amen. And no one has seen Jesus dressed and sitting down on his throne. Und niemand hat jemals gesehen, wie Jesus sich gekleidet hat und auf seinem Thron saß. As a king. Als König. Amen. But he is a king. Aber er ist ein König. Praise the Lord. Amen. That you cannot see does not mean it's not real. Dass du das nicht sehen kannst, bedeutet nicht, dass es nicht real ist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. That's why it's called revelation. Und das nennt sich Offenbarung. Because you are believing the impossible. Denn du glaubst an das Unmögliche. Because you are believing that is whatever, believing what is against your five senses. Du glaubst an das, was gegen deine fünf Sinne spricht. Amen. Again, if you see Jesus, you know, Jesus is a king. Compare it to when he died. Mm-hmm. Wir wissen nun, dass Jesus ein König ist, aber vergleicht es mal mit seinem Tod. You know, people saw him when he died. Denn die Leute haben ihn gesehen, als er starb. The disciples saw him. Die Jünger haben ihn gesehen. Amen. When he was here 33 and a half years, they saw him. Als er hier 33 Jahre gewandelt ist, haben sie ihn gesehen. And they saw him when he was crucified. Und sie haben ihn gesehen, als er gekreuzigt wurde. But they did not see him sitting down on his throne as a king. Aber sie sahen nicht, wie er auf seinem Thron saß. But that does not mean he's not a king. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht der or König he was ist not a king. Oder nicht König war. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. People saw him on the cross. Menschen sahen ihn am Kreuz. But no one has seen him as a king sitting down on his throne. Aber niemand sah ihn als König, der auf seinem Thron sitzt. So also is his kingdom. Genauso ist es mit seinem Königreich. No one has seen his kingdom. Niemand hat sein Königreich again gesehen. Again with his five senses. Mit den fünf Sinnen. The natural five senses. Die natürlichen fünf Sinnen. Amen. Again, 1 Corinthians 15, verse 50. Nochmal 1. Korinther 15, Vers 50. It said, no one can see his kingdom with the natural five senses. Niemand kann sein Königreich sehen mit den natürlichen fünf Sinnen. No flesh can inherit the kingdom of heaven. Denn das Fleisch kann das Königreich nicht erben. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. In Luke 17. Wir lesen Lukas 17. Vers 19 und 20. Lukas 17, Vers 19 und 20. Oh, sorry, 20 and 21. 20. Vers 20 und 21. Amen. Well, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come. Praise the Lord. Amen. He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Like the kingdom of heaven, we are not going to see it. We are not going to feel it. We are not going to hear it. It's not with five senses. Er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Du kannst es nicht mit deinen fünf Sinnen fassen. Du kannst es nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht tasten. Amen. Vers 21. Neither shall they say, lo here, or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot travel to it just like you travel to other countries. Du kannst nicht zum Königreich Gottes hinreisen, so wie du zu anderen Ländern hinreist. Are you getting it? You know, if you want to go to any country today, you just, you know, if you have this visa to go there, just buy your ticket and go there. That's not the kingdom of heaven. Beim Königreich Gottes kannst du nicht einfach ein Visum beantragen und dahin reisen, so wie bei anderen Ländern. Amen. So also the natural king. You can see the natural king. Und genauso ist es mit dem natürlichen König. They show them in television. You can, you know, you can even travel to their palace. Wir sehen die natürlichen Könige. Sie zeigen sie überall im Fernsehen und wir wissen genau, wo sie wohnen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But the kingdom of heaven is what you cannot see. Aber das Königreich Gottes ist das, was du nicht sehen kannst. It takes Christ. Es erfordert Christus. Alone. Allein. To see. To enter and to live in the kingdom of heaven. Um das Königreich Gottes zu sehen, das Königreich Gottes hineinzugehen und auch darin zu leben. Everything are of the inside and not outside. Denn alles besteht aus dem Inneren und nicht dem Äußeren. Everything are of what you cannot see with your natural eyes. Es besteht darin, was du nicht sehen kannst mit deinen natürlichen Augen. Amen. Praise the Lord. And everything are of faith and not by sight. Und alles besteht aus Glauben und nicht aus Sicht. If you walk by sight, you cannot believe Christ Jesus. Wenn du mit per Sicht wandelst, dann kannst du Christus Jesus nicht glauben. Amen. By sight, you can never believe Jesus. Durch die Sicht kannst du Christus Jesus nicht glauben. In John 4, verse 6. Quickly go there, please. John 4. Wir lesen Johannes 4, Vers 6. Verse 6. It said, now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, he was tired. Jesus war müde. Amen. Somebody that calls himself God is tired. Jemand, der sich selbst als Gott bezeichnet, ist müde. Are you getting it, please? Amen. If you walk by sight, you can never believe Jesus. Und wenn du per Sicht wandelst, wirst du Jesus niemals glauben können. In Mark 11, Vers 12. In Markus 11, Vers 12. Wir lesen einmal Markus 11, Vers 12. Mark 11, Vers 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Somebody that called himself the only true God is hungry. Jemand, der sich als den einzig wahrhaftigen Gott bezeichnet, hat hier Hunger. And looking for food. Und sucht nach Essen. A whole God. Ein Gott. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you walk by sight, you can never believe Jesus. Wenn du per Sicht wandelst, wirst du Jesus niemals glauben. So also, if you walk by you can never, you know, you without your identity in genauso, Christ Jesus. Wenn du aus dich selbst heraus wandelst, dann wirst du deine eigene Identität anzweifeln. Amen. You without if you are a son of God. Du wirst anzweifeln, ob du überhaupt ein Sohn Gottes with bist. With everything happening to you. Mit all den Dingen, die passieren um dich herum. Amen. With situation, with nothing is working. What this what we call working. Mit den ganzen Situationen um dich herum, mit all den Dingen, die nicht funktionieren. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Never doubt your identity. Zweifle niemals deine Identität an. In Christ Jesus. In Christus Jesus. It is real. Denn das ist real. It is more real than what you see. Es ist realer als das, was du sehen kannst. Praise the Lord. Until you believe it's more real than what you see, you can never control what you see. Und solange du nicht daran glaubst, dass es realer ist als das, was du sehen kannst, wird diese Tatsache, das, was du sehen kannst, niemals kontrollieren können. Amen. Until you believe that the spiritual world, who you are in the spirit, is more real than whatever is outside. What you know, that you know, that faith can never control that, you know, change any situation on the outside. Und du musst daran glauben, dass der geistige Mensch, der du bist, größer ist als das, was hier in der Welt ist, weil nur dann kann auch deine Situation hier auf Erden geändert werden. Even the old. Selbst im alten Bund. Are you getting it? No matter what you are facing, please. Egal, was dir bevorsteht. Elisha was facing the Syrian army. Bei Elisa war remember es, the story. Stand er gegenüber der there were so Armee. Many, they were there. Everybody can count them. Ihm stand die syrische Armee bevor. Elisha could see them. Und er Elisa konnte but Elisha believed one thing. Aber er hat an eine Sache geglaubt. But there is a reality that no one can see. Dass es eine Realität gibt, die niemand sonst sehen kann. He believed it more than whatever was outside. Und er hat dieser Realität mehr geglaubt als das, was er sehen konnte. And that is how he was able to take authority over the outside. Und so war er in der Lage, Autorität über das zu sehen, zu nehmen, was er gesehen hat. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Faith control outside. Der Glaube kontrolliert das Äußere. Until you believe it so much that the outside is nothing to you. The outside, you know, can never, you know, can your faith can never control the outside. Wenn du nicht daran glaubst, dass der Glaube das Äußere kontrolliert, dann wird dein Glaube das auch nicht kontrollieren können. Du musst daran festhalten, dass der Glaube das Äußere kontrolliert. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Christ Jesus is our faith. Christus Jesus ist unser Glaube. He is real. Er ist real. If you go to Matthew, Hebrew 11, talks about faith. Wir lesen Let's quickly Hebräer go there. 11, wo es um den Glauben geht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. To live, you know, to have God kind of faith. To have God kind of faith. Den Glauben von Gott zu haben. And really believe it. Wirklich daran zu glauben. And be rooted in it. Um wirklich darin verwurzelt zu sein. It is revelation. Erfordert Offenbarung. Amen. Hebrew 11, please. Wir lesen Hebräer 11. Praise the Lord. Halleluja. Just verse 1. Hebräer 11, Vers 1. It said, now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Praise the Lord. Halleluja. The evidence of things not seen. Eine Überzeugung von Tatsachen. You cannot see it with your natural eyes. Du kannst sie nicht mit deinen natürlichen Augen sehen. Are you getting it? You have not heard it. You cannot hear it with your natural ears. Du kannst sie nicht mit deinen natürlichen Ohren hören. You cannot feel it. You cannot feel the kingdom of heaven. Du kannst sie nicht fühlen, das Königreich Gottes. We don't walk by feeling. Denn wir wandeln nicht nach unseren We walk Gefühlen, by believing. Sondern nach Glauben. Is somebody getting it? Amen. We don't walk by feeling. Wir wandeln nicht nach dem, was wir fühlen. Are you getting it? You don't as a Nigerian, you don't feel your nationality. Als Nigerianer doesn't work by your feeling. Oder als Deutscher oder was auch immer fühlst du deine Nationalität nicht. Are you getting es geht it? Nicht um das, was du fühlst. You feel like you are Congo or you are Ghana. Du wirst you nicht know, sagen, you don't feel it. You just believe it. Du wirst nicht sagen, ich fühle mich wie ein Deutscher oder ich fühle mich heute nach einem Italiener. Du wirst es nicht fühlen, sondern du glaubst es einfach. Du glaubst, dass du das bist. Yeah, you know, your natural parent can even tell you today that you are not from Ghana. Though you have known yourself to be from Ghana and say you are from Congo. You are going to believe it because you cannot feel it. Deine natürlichen Eltern könnten dir heute beispielsweise sagen, dass du doch nicht aus Deutschland kommst, sondern eigentlich aus Russland. Und du würdest es glauben, weil du das noch nie gefühlt hast, weil es nicht auf Gefühlen basiert, sondern auf dem, was du immer geglaubt hast. You heard you are from there and you believe. Denn du you hast believe immer geglaubt, it. dass du daraus, da aus dem Land stammst und du hast es geglaubt direkt. Du hast es immer gehört und direkt für dich angenommen. Praise the Lord. So also in the kingdom of heaven, we don't live there by feeling. Und genauso verhält es sich mit dem Königreich Gottes. Wir leben da nicht nach dem, was wir fühlen. We live there by believing. Wir leben darin, indem wir danach glauben, dass wir auch daraus that Christ Jesus is real. Und dass wir daran glauben, dass Jesus real ist. Are you getting it? You are not believing, just believing. You are believing because Jesus Christ is real. Du glaubst nicht einfach nur um des Glaubens willen, einfach nur um zu glauben, sondern du glaubst, weil du daran festhältst, dass Jesus Christus real ist. Is somebody getting it? He says evidence of things not seen. Denn es ist eine Tatsache, es ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. It's not evidence, it's not, it said not seen, did not say not exist. Es ist keine Überzeugung von Tatsachen, die nicht existieren. Praise the Lord. Christ is real. Christus ist real. It takes revelation to understand all this. Und es erfordert Offenbarung, das alles zu verstehen. Amen. Amen. Again in John 4, verse 6, he was tired. Normal, in Johannes 4, Vers 6 sehen wir, dass Jesus müde war. In Mark 11, verse 14, he was hungry. In Markus 11, Vers 14 haben wir gelesen, dass How Jesus can a whole God have all these problems? Wie kann ein Gott all diese Probleme haben? Just like you and me can have fever. Genauso wie du und ich, wir könnten heute Fieber haben. Are you getting it? Praise the Lord. Just like you and me can be hungry. Wir könnten genauso heute hungrig sein. Oh, we don't have money. Oder kein Geld haben. Is somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. That Christ is in us is real. Dass Christus in uns ist, ist real. Don't doubt it, please. Zweifel es nicht an. Amen. Somebody that call himself the only true God is hungry and is looking for food. Jemand, der sich selbst seinen einzig wahren Gott nennt, ist hungrig und sucht nach Essen. You know, the disciples, they were finding it difficult to believe. Und den Jüngern fiel es schwer zu glauben, that he was the only true God. Dass er der einzig wahrhaftige Gott ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. In John 14. Wir lesen. Let's go to John 14. Wir lesen Johannes 14. John 14. Praise the Lord. Halleluja. From verse 1, please. Johannes 14, ab Vers 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Praise the Lord. Halleluja. Don't be afraid of anything. Hab von nichts und niemanden Angst. Be unshakable. Sei unerschütterlich. Don't allow, I don't have money to threaten you. Lass nicht zu, dass die Tatsache, dass du kein Geld hast, dich bedroht. Don't allow any sicknesses and diseases to threaten you. Lass nicht zu, dass dich irgendeine Krankheit bedroht. Is somebody getting it? Don't allow any, I don't have a job to threaten you. Lass nicht zu, dass die Tatsache, dass du keinen Job hast, dich bedroht. Amen. What should threaten you is that you are not believing Christ. Das, was dir Angst und Sorge machen sollte, ist, dass du Christus nicht glaubst. It's singular. Diese eine Sache. Amen. It's just singular. Und es ist singular. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Praise the Lord. Halleluja. You know, here Jesus is separating. He said, you believe in God. So also me, believe me. Und Jesus trennt sich an dieser Stelle von Gott. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. There's somebody, you know, some people will say, okay, if he's God, why is he separating it? Und viele Leute würden diese Stelle nehmen und sich fragen, okay, warum sagt er das, obwohl er doch selber Gott ist? Praise the Lord. Amen. He is the way. Er ist der Weg. Amen. Without the only way, without him, there is no true God. Ohne ihn gibt es keinen wahrhaftigen Gott. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 2. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself, unto myself, that where I am, there you may be also. It's not a liar, please. It's kein Lügner. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And whither I go, you know, and the way you know. Verse 5. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. How can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, religion believes that there are many ways to God. Die Religion glaubt, dass es viele Wege zu Gott gibt. That through most Islam, or through, what do you call it? Is it not Islam? Through Muhammad, you can go to God. Dass man durch den Islam, durch Muhammad auch zu Gott gelangt. Amen. In Nigeria, they believe you can go to God through Jesus Christ. You can also go through God through, you know, their Jesus and the true Jesus are two different Jesus. In Nigeria glauben sie beispielsweise daran, dass du auch durch den Islam zu Jesus kommen kannst, genauso wie du auch durch den Christentum zu Gott kommen kannst. Und deren Gott und unser Gott sind zwei verschiedene Gottheiten. If that is your belief, that there is other way to God, or the only true God, then and you believe in Jesus, then the Jesus you believe on, it's not the true Jesus. Wenn du diese Person bist, die daran glaubt, dass es mehrere Wege zu Gott gibt, dass man auch beispielsweise den Islam, den Judentum oder andere Religionen zu Gott führen, aber gleichzeitig auch der Christentum zu Gott führt und du von dir selber aus aber sagst, dass du an Jesus glaubst, dann ist der Jesus, an den du glaubst, nicht der wahrhaftige Jesus. If you believe there are other ways to God, apart from Jesus, apart from Christ Jesus, it means you are not believing the true Christ Jesus. Wenn du daran glaubst, dass es noch andere Wege gibt, die zu Gott führen, als nur Jesus Christus, der sich hier selber als der einzige Weg bezeichnet, dann glaubst du auch nicht an den wahrhaftigen Jesus. Amen. The Christians today, most of them, amen, they believe, you know, for you to believe that there's no other way and be able to preach it, you know that you have the revelation. Die Christen beispielsweise, die glauben das heutzutage und es erfordert Offenbarung, überhaupt zu glauben, dass Jesus Christus der einzig wahrhaftige Weg ist, um das auszusprechen. Are you getting it, please? Amen. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Only through me, and not through Muhammad. Only through me and not through all these religious founder, Hare Krishna, Hindus or whatever. Only through me. Jesus sagt hier, niemand kommt zu Vater als nur durch mich. Das heißt, er ist der einzige Weg. Nicht irgendeine andere Religion führt zu Gott, sondern Jesus Christus allein. You know, through religion you are going to meet God, but not the God, not the only true God. Durch Religion wirst du vielleicht einer Gottheit begegnen, aber nicht dem einzig wahrhaftigen. We are going to meet Satan. Du wirst Satan begegnen. The Bible calls Satan the God of this world. Und die Bibel nennt Satan den Gott dieser Welt. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. If you had known me, you should have known my Father also. And from henceforth, you know him and have seen him. This is verse 7. If you have known me, know me. And that's why if you know Jesus, you will know me. In Vers 7 sagt Jesus, wenn mich erkannt hättet. Are you getting it? Es darum, Christus wahrhaftig zu erkennen. You can see how Jesus is saying, I and my Father, we are one. Nothing can separate us. Wir sehen, wie Jesus jedes Mal gesagt hat, ich und der Vater, wir sind eins. Nichts kann uns voneinander trennen. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. And that's why everything should be to know Christ. Und deswegen sollte es bei allem darum gehen, Christus zu kennen. Amen. If you know Christ, you know Satan. Denn wenn du Christus kennst, dann kennst du auch gleichzeitig den If you know Satan. Christ, you know the truth. Denn wenn du Christus kennst, kennst du gleichzeitig auch die He Wahrheit. is the truth. Denn er ist die Wahrheit. Is somebody getting it? Amen. You know, the signing of the Spirit. Die Unterscheidung der Geist. I've heard of it from Christians a lot. Ich habe oft von Christen davon gehört. They talk about the signing of the Spirit. Sie sprechen darum, wie du die Geister unterscheiden kannst. Without the truth, what Christ called the truth, you can never discern any spirit. Aber ohne die Wahrheit, das was Christus die Wahrheit nennt, wirst du niemals einen Geist unterscheiden können. And that is why it's so important we know the truth. What Christ Jesus called the truth. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, was die Wahrheit ist, das was Christus die Wahrheit nennt. Amen. Here he said, Jesus said unto him in verse 6 again, I am the way, the truth. Are you getting it? I am the way, the truth and the life. Jesus sagt hier in Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. To know other spirit, you must know what Christ called the truth. Damit du andere Geister erkennen kannst, musst dir bewusst sein, was Christus die Wahrheit ist. Until you know what Christ called the truth, you will, lying spirit will be your truth. Wenn du nicht weißt, was Christus die Wahrheit nennt, da werden Lügengeister zu deiner Wahrheit. Because there are some spirits that are so, you know, they look like the Bible said, they transfer the angel of darkness, they transform himself to become angels of light. Und die Bibel sagt, dass die Engel der Dunkelheit sich ausgeben als Engel des Lichts, und deswegen muss man aufpassen, weil es gibt so viele Geister, die herumschwirren, die einen in die Irre leiten können. Praise the Lord. In verse 7, please. Vers 7. If you have known me, you should have known my Father. He's talking about the signing of the Spirit here. Und in Vers 7 spricht Jesus von der Unterscheidung der Geister. Er sagt hier, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Are you getting it? If I know your message, I know you. Das heißt, wenn ich deine Botschaft kenne, wenn ich weiß, wovon du redest, dann Are you getting it? Praise the Lord. And from henceforth you know him and have seen him because you have seen me. You see that? He said, from now on you have know him and have seen him because you know me and have seen me. Und er sagt, und von nun an erkennt ihr ihn, den Vater, und habt ihn gesehen, weil ihr mich gesehen habt und mich erkannt habt. So also is you and me. Und genauso ergeht es uns. To Christ Jesus. In Bezug auf Christus Jesus. Stop looking by what you do. Schau nicht auf das, was du tust. See what he did for you. Sieh das, was er für dich getan hat. See how you believe him. Sieh, wie du ihn an See ihn how you trust him. Sieh, wie du an ihn glaubst. See where your focus is. Sehe, wo dein Fokus ist. Stop seeing what you do. Sehe nicht nach deinen Taten. For people, for yourself or for God. Sehe nicht nach deinen Taten für Menschen oder von dir selbst. Praise the Lord. See the finished work of Christ. Sehe einfach nur das fertige Werk von Christus. It is him that matter. Denn es ist er allein, der zählt. Is somebody getting it? Amen. If you see you, you will never see you and Christ as one. Denn wenn du dich selbst siehst, dann wirst du dich niemals als eins mit Christus sehen. The kingdom of heaven is a kingdom of faith. Das Königreich Gottes ist ein Königreich des Glaubens. Where you see Christ Jesus alone. Wer du Christus, wo du Christus Jesus allein and not you. Siehst und nicht dich noch gleichzeitig. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. The kingdom of heaven is a faith kingdom. It's not by doing what man call good. Das Königreich Gottes ist ein Königreich des Glaubens, und da geht es nicht darum, was der Mensch so Gutes tut. Is somebody getting it? It's by believing the finished work of Christ. Es geht darum, das fertige Werk von Christus zu glauben. Is by believing Christ. Es geht darum, Christus zu glauben. Depending on him. Und sich auf ihn zu verlassen. See him alone. Siehe ihn allein. Amen. In all things. In allem. Praise the Lord. In verse 8. Vers 8. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and he will be satisfied. Jesus said unto him, Praise the Lord. Halleluja. You can see they are still doubting him. Und wir sehen hier, dass die Jünger immer noch Zweifel hatten. The kingdom of heaven is a kingdom of faith. Das Königreich Gottes ist ein Königreich des Glaubens. If you walk by sight, you can never believe Jesus Christ is the only true God. Wenn du per Sicht wandelst, wirst du niemals glauben können, dass Jesus Christus der einzig wahrhaftige Gott ist. If you walk by sight, you can never believe you are a son of God. Wenn du per Sicht wandelst, wirst du niemals glauben können, dass du ein Sohn Gottes bist. Are you getting it? If you walk by sight, you can never believe you are already in the kingdom of heaven. Wenn du per Sicht wandelst, wirst du niemals glauben können, dass du dich bereits im Königreich Gottes befindest. Amen. Hate walking by sight. Hasse es, nach der Sicht zu wandeln. Walk by faith. Wandle nach dem Glauben. Walk by the finished work of Christ. Wandle anhand des fertigen Werks von Walk Christus. By what Christ did for you. Wandle nach dem, was Christus für dich getan hat. You cannot do it. That is why he came here to do it. Du kannst es nicht tun, aber deswegen ist er gekommen. Weil If you can do it, no need for him to come. Denn wenn du es selber tun könntest, dann wäre er nicht, hätte er nicht kommen müssen. If you can achieve the victory, you don't need him. Wenn du das selber erreichen könntest, dann brauchst du ihn. Allow him alone to be your victory. Aber lass zu, dass er allein dein Sieg ist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Jesus said unto him, verse 9. Vers 9. Have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? I've been so long with you, and you are still saying, show me the Father. Jesus sagt, so lange bin ich bei euch und ihr fragt mich immer noch, zeig uns den Vater. You are doubting me. Ihr zweifelt an mir. You are not believing me. Ihr glaubt mir nicht. Because of the five senses. Aufgrund der fünf Sinne. Are you getting it? He was hungry. Er war hungrig. He was tired. Er war müde. He sweat like them. Er hat geschwitzt. He would go to toilet like them. Er ist auf Toilette gegangen. He sleep and wake up like them. Er hat geschlafen und He made mistake like them. Er hat Fehler gemacht wie Is er. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. The kingdom of heaven is a kingdom of faith. Das Königreich Gottes ist ein Königreich des Glaubens. Amen. If not, let it be. Let you know if not, you will doubt you. Denn wenn nicht, dann wirst du zweifeln. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They say, he that has seen me has seen the Father. And how said thou then, show us the Father. If you have seen me, you have seen the Father. Wenn du mich, Jesus, gesehen hast, hast du auch den Vater gesehen. They saw him beating them in the synagogue. Und sie haben gesehen, wie er geschlagen wurde in der Synagoge. Maybe if you want to beat somebody, we even fall down too. Vielleicht wäre er auch umgehauen worden, wenn er jemanden geschlagen hätte. If he's going to, maybe something would just pull his leg, he would just fall down too. And all of them will start laughing. But that does not mean it's not God. Ah, okay. Vielleicht wäre ihm sozusagen auch was dagegen gekommen und er wäre sozusagen runtergefallen, ne, und hätte sich sozusagen vor allen Leuten die Blöße gegeben. Aber das bedeutet nicht, dass er trotzdem nicht Gott ist. Praise the Lord. Nothing can change the inside. Denn nichts kann das Innere verändern. Christ remains Christ. Christus bleibt immer noch Christus. He remains the only true God. Und er bleibt der einzig wahre Gott. He remains the King of Kings. Er bleibt der König der And Könige. And it is forever. Und es bleibt ewig. Nothing outside could change it. Nichts aus dem Äußeren kann That's what he's die Tatsache saying here. Ändern. Und das sagt er hier. Amen. Take your eyes away from the outside. Nimm deine Sicht weg von all dem, was im Äußeren ist. Let it be the inside. Und lass zu, dass es dir nur um das Innere geht. Jesus came to reveal the inside to us. Jesus kam, um uns das Innere zu offenbaren. Are you getting it? Praise the Lord. Yeah. Verse 10. Vers 10. Believe thou not that I am in the Father, and the Father in me. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. What about Paul? Was ist mit Paulus? Amen. Paul was a son of God. Paulus war ein Sohn Gottes. But going from prison to prison. Aber er ist von Gefängnis zu Gefängnis gegangen. Are you getting it? He could not free himself from that. Er konnte sich davon nicht selbst befreien. A son of God that was always going from prison to prison. Ein Sohn Gottes, der von Gefängnis zu Gefängnis ging. You know, Paul was a son of God. Paulus war ein Sohn Gottes. Amen. Again, going from prison to prison. Der von Gefängnis zu Gefängnis. Why? Warum? For choosing Christ. Weil er sich für Christus entschieden hat. Is somebody getting it? For choosing Christ. Weil er sich für Christus just entschieden like you hat. And me. Genauso wie du und ich. Amen. Persecution everywhere for choosing Christ. Eine Verfolgung gibt es überall, weil wir uns für Christus entschieden haben. Praise the Lord. They hate us for choosing Christ. Sie hassen uns, weil wir uns für Christus entschieden haben. Amen. Satan was always fighting him. That's Paul. Und Satan hat Paulus immer wieder bekämpft, weil er sich für Christus entschieden hat. Is somebody getting it? Satan was after him. Satan war hinter ihm her. Just like he's after us today. Genauso wie er hinter But ihm that, her. That cannot change the fact that we are sons of God. Aber das wird niemals die Tatsache ändern, dass wir Söhne Gottes sind. We remain sons of God forever. Und dass wir Söhne Gottes für immer Because bleiben. We will continue to choose Christ forever. Weil wir uns immer wieder für Christus entscheiden. Nothing can separate us from him. Nichts kann uns von Christus trennen. Amen. In Galatians 4. Quickly go there, please. Wir lesen Galater 4. Praise the Lord. No matter the arrow Satan throws at us. Egal wie viele Pfeile der Teufel auf uns richtet. Arrow of any sicknesses and diseases. Die Pfeile von Krankheiten. Arrow of losing any job. Die Pfeile von einem Jobverlust. Arrow of no money. Die Pfeile von kein Geld. Arrow of failing in the school. Dass du in der Schule versagt hast. Persecution. Das ist alles Teil der Verfolgung. Different types of persecution. Das sind alles verschiedene Formen der It Verfolgung. Is all because you choose Christ. Und es ist alles, weil du dich für Christus entschieden Is hast. Somebody getting it? The position you are today. Die Position, die du heute Whatever hast. Level you are today. Egal in welchem Level. Wherever you are today. Egal wo du heute bist. As a son of God. Als Sohn Gottes. It's all because you choose Christ. Es ist alles, weil du dich And whatever you are, you know, any arrow of Satan is for Christ's sake. Und jeder It's persecution. Und jeder Fall von Satan, der auf dich gerichtet wird, ist, weil du dich für Christus entschieden hast. Und das ist Teil der Verfolgung. Are you getting it? There are different arrows. Es sind verschiedene But they Pfeile, all coming from him. Aber sie alle kommen von einer Quelle. Is somebody getting it? Arrow of no money. Der Fall, dass du kein Geld hast. Arrow of lack. Dass du broke. Mangel hast. Are you getting it? Arrow of sicknesses and diseases. Der Fall der Krankheiten, dass du krank bist. Praise the Lord. You can see it, Paul's arrow was going from prison to prison. Und in Paulus' Fall war sein Fall, Is somebody dass er getting immer von Gefängnis it? Zu Gefängnis gewandelt We are not going from prison to prison today, but that arrow is still there. Wir gehen heute nicht von Gefängnis zu Gefängnis, aber dennoch haben wir Pfeile der Verfolgung. Because all those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Denn alle, die in Christus Jesus göttlich leben, werden Verfolgung erleiden. Is somebody getting it? Praise the Lord. In Galatians 4, verse 13 and 14. Wir lesen Galater 4, Vers 13 und 14. Paul said, I'm a temptation. Okay. You know, from verse 13, please. You know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. How I was occupied with problems. Infirmity of the flesh. Verse 13, please. Of Galatians 4. Are we there? Galater 4, Vers 13. Die Schwachheit des Fleisches. Amen. And my temptation, which was in my flesh, you despise not, nor rejected, but receive me as an angel of God, even as Christ Jesus. You know, praise the Lord. You know, these people, as time goes on, they were almost rejecting him. Are you getting it? If you read it further. But we are not in that now. If the kingdom of heaven is walking by sight, no one should believe Paul. Wenn es im Königreich Gottes darum gehen würde, per sich zu wandeln, dann sollte niemand Paulus glauben. No one should believe Jesus. Niemand hätte einen Grund, Jesus zu glauben. Are you getting it? If the kingdom of heaven is walking by side, no one should believe them at all. Wenn es im Don't believe the Bible. Wenn das Königreich Gottes auf Sicht basiert, dann sollte niemand irgendwas hier in der Bibel glauben. Paul had nothing. Paulus hatte nichts. Nothing. Nothing at all. Absolut praise the Lord. And he said he have achieved everything. Aber er sagt, dass ihm alles gelungen ist, dass er alles erreicht hat. Praise the Lord. In spite of nothing. Obwohl he said he achieved all. Obwohl er nichts hatte, sagt er, dass er alles erreicht hat. He said he fought a good fight of faith. Dass er einen guten Kampf des Glaubens gekämpft hat. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Corinthians 4, verse 17. In 2. Korinther 4, please Vers 17. Quickly go there, please. Wir lesen 2. Okay. Korinther 4, Vers 17. Praise the Lord. He said, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. He said, light affliction. All the problem he was facing. Er sagt, unsere Bedrängnis, die leicht ist und schnell vorübergehend. He called it light affliction. All die Dinge, die ihm widerfahren ist, nennt er eine leichte Bedrängnis. And look at what he called light affliction in 2 Corinthians 11. In 2. Korinther 11 lesen wir, was er leichte Bedrängnis nennt. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 11 from verse 23 to 28. Wir lesen 2. Korinther 11 ab Vers 23. Praise the Lord. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labor, more abundant. In stripe, above measure. In prison, more frequent. In debt, oft. In prison, more frequent. Always in prison. You see there. Er war weit mehr in Gefängnissen. Praise the Lord. And almost dead. Dead all the time is oft. He said, Er war öfters in Todesgefahren. Der Tod stand ihm ständig im Nacken. Are you getting it? Verse 24. Of the Jews, 5 times received, I 40 stripes save one. Verse 25. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deeps. Thank you. Verse 26. In journey often. In perils of waters, in perils of robberies, in perils by my own countrymen, in perils by the hidden, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. You can see it. Problem covering him everywhere, and he called it a light affliction. Und wir können seinen Werdegang hier sehen. Er hatte überall irgendwelche Gefahren, irgendwelche Probleme, und all das nennt er dennoch leichte Bedrängnis. It's like us today. Genauso wie wir heute. Even you are sleeping, they are fighting you. Selbst wenn du schläfst, wirst du im Schlaf gekämpft. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In places of work, they fight you. Auf der Arbeit wirst du they bekämpft. They mock you. Du wirst beleidigt. Praise the Lord. Verse 27. In weariness, in painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. 28. Beside those things, that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. The care of all the churches. Die Sorge für alle Gemeinden. Is somebody getting it? Can see what he was facing. Wir sehen, was ihm gegenüber thinking stand. Of all the churches. Dass er praise die Gemeinden gedacht the Lord. Hat. How the work of God is to go on. Dass amen. Er sich Sorgen gemacht hat über die Gemeinde. He said, who is weak? And I am not weak. Who is often offended? Who is offended? And I burnt not. Let me leave there. Praise the Lord. Amen. What you call light affliction? That's Paul. Das ist amen. Das, was er leichte Bedrängnis nennt. Can we even you know what we are facing today? Und das, was uns heute gegenübersteht. Praise the Lord. Amen. Let's go to Philippians 1. Wir lesen Philipper 1. Philippians 1, please. Praise the Lord. Philippians 1. Praise the Lord. Halleluja. From verse 12. Philippa 1 ab Vers 12. He said, but I would you should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the fortress of the gospel. Whatever happened to us happened to the gospel. Mm. You and the gospel, we are one. Wir sind eins mit dem Evangelium. We are one with the gospel of Christ. Wir sind eins mit dem Evangelium von Christus. Whatever happened to the gospel happened to us. Das, was dem Evangelium widerfährt, widerfährt auch uns. Amen. Verse 13. Vers 13. So that my bond in Christ are manifest in all the palace and in all other places. Verse 14. And many of the brethren in the Lord waxing confident by my bonds are much more bold to speak the word without fear because of the problem that I face, the persecution everywhere. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Some people will even run from you. Mm-hmm. Some will even, it may help people, it will help some to grow stronger. Are you getting it? Aufgrund von Christus sehen wir auch hier bei Paulus, dass er Verfolgung erlitten hat und es auch widerfährt auch uns in unserem Leben. Und die Verfolgung kann dazu führen, dass andere Leute dann Christus anzweifeln oder von dir wegrennen. Aber die Verfolgung kann auf der anderen Seite auch andere Leute bestärken, in Christus weiterzumachen. Some indeed preach Christ of envy and strife, and some also in goodwill. The one preach Christ of contention, not sincerely supposing to add affliction to my bonds, making fun of him, making jest of him everywhere. Es gab Leute, die sich über Paulus lustig gemacht haben. Und er hat es mitbekommen. He said he's married to Jesus. Er sagt beispielsweise, ich bin mit Jesus verheiratet. And they will call him Jesus' wife, Jesus' husband. Und vielleicht nannten sie ihn der Mann, die Frau von Jesus, der Mann von Jesus. Und das ist somebody getting it? Persecution, there are so many. It's not, please know what it is, you know, because it's not just going to prison. There are so many, even in sicknesses, and Satan can throw sicknesses and diseases at you for choosing Christ. These are going to happen. Und es gibt viele verschiedene Arten von Verfolgung. Ne? Die können sich auf unterschiedliche Art und Weisen zeigen in deinem Leben. Es muss nicht unbedingt im Fall von Paulus sein, dass du erst das als Verfolgung ansiehst, wenn du im Gefängnis landest, sondern der Teufel kann dir beispielsweise auch einfach Krankheiten zuschmeißen, weil du dich einfach für Christus entschieden hast. Und die Verfolgung in deinem Leben kann unterschiedlich aussehen. And you can buy a car today and that the next day is destroyed Persecution. Du kannst dir beispielsweise heute ein Auto kaufen und morgen ist das Auto ganz plötzlich hin und hat auf einmal Probleme. Das ist auch Verfolgung. He will want you to doubt Denn Christ. er möchte, dass du Christus He will anzweifelst. want you to doubt who you are. Er möchte, dass du anzweifelst, wer du He bist. will want you to see yourself and say, what is happening? Er möchte, dass du dich selbst siehst und dich fragst, was passiert hier eigentlich? Are you truly Christ? Bin ich überhaupt wahrhaftig Why Christus? don't I know? Warum weiß ich es nicht? Jesus was hungry. Aber Jesus war hungrig. He was looking for food. Er hat nach Essen gesucht. Are you getting it? And somebody touched him. Remembered in Mark 5. Und in Markus 5 lesen wir, yeah, dass and jemand he said, ihn who berührt touched hat. me? Und er hat gefragt, wer hat mich berührt? Is somebody getting it? A woman with issue of blood. Die blutflüssige Frau. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Verse 17, please. Verse 17. He said, by the order of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Amen. Some are making fun of him. Some are, you know, he's going to from prison to prison, making others so strong. Closer and closer to Christ Jesus. Einige haben sich über Paulus lustig gemacht, weil er immer von Gefängnis zu Gefängnis gegangen ist. Andere haben sich aber in Christus bestärkt gefühlt, weil sie gesehen haben, dass er um Christus willen von Gefängnis zu Gefängnis gegangen ist. Amen. If people hear what is happening to us here, if not, some will say, what is that?